Erster, es ist besser, arm zu sein und ehrlich zu leben, als dumm zu sein und Lügen zu erzählen. Zweiter, wenn jemand keinen Verstand hat, entsteht nichts Gutes, und wer zu schnell handelt, macht Fehler. Dritter, die eigene Dummheit eines Menschen ruiniert sein Leben, aber er wird trotzdem wütend auf Gott. Vierter, Reichtum bringt viele Freunde, aber wenn jemand arm ist, verlassen ihn seine Freunde. Fünfter, ein falscher Zeuge wird bestraft, und wer Lügen erzählt, kann der Strafe nicht entkommen. Sechster, viele Menschen suchen die Gunst wichtiger Leute, und wer Geschenke macht, findet viele Freunde. Siebter, alle Brüder hassen den Armen, und seine Freunde meiden ihn erst recht. Achter, wer Verstand bekommt, tut sich selbst Gutes, und wer klug handelt, findet Glück. Neunter, ein falscher Zeuge wird bestraft, und wer Lügen erzählt, wird zugrunde gehen. Zehnter, ein Dummkopf sollte nicht im Luxus leben, und noch weniger sollte ein Sklave über Fürsten herrschen. Elfter, die Klugheit eines Menschen macht ihn geduldig, und es ist ehrenhaft, wenn er Fehler verzeiht. Zwölfter, der Zorn des Königs ist wie das Brüllen eines jungen Löwen, aber seine Freundlichkeit ist wie Tau auf den Pflanzen. Dreizehnter, ein dummer Sohn ist ein großes Unglück für seinen Vater, und das Nörgeln einer Frau ist wie eine ständig tropfende Regenrinne. Vierzehntes, Haus und Besitz erbt man von den Vätern, aber eine kluge Frau kommt von Gott. Fünfzehnte, Faulheit führt zu tiefem Schlaf, und ein fauler Mensch wird hungern. Sechzehnter, wer die Gebote befolgt, schützt sein Leben, aber wer nicht auf seinen Weg achtet, wird sterben. Siebzehnter, wer Mitleid mit den Armen hat, leiht Gott etwas, und Gott wird ihm seine gute Tat vergelten. Achtzehnter, erziehe deinen Sohn streng, denn es gibt noch Hoffnung, aber sei nicht so wütend, dass du ihn töten willst. Neunzehnter, wer schnell wütend wird, muss die Folgen tragen, denn wenn du ihm helfen willst, machst du es nur noch schlimmer. Zwanzigster, höre auf guten Rat und lass dich erziehen, damit du in Zukunft weise wirst. 21. Ein Mensch hat viele Pläne im Herzen, aber Gottes Plan wird bestehen bleiben. 22. Ein Mensch möchte freundlich sein, und es ist besser, arm zu sein als ein Lügner. 23. Respekt vor Gott führt zum Leben, so kann man satt schlafen gehen, und kein Unglück wird einen treffen. 24. Wenn der Faule seine Hand in die Schüssel steckt, bringt er sie nicht einmal zum Mund zurück. 25. Wenn du jemanden schlägst, der spottet, wird der einfache Mensch klug, und wenn man einen klugen Menschen ermahnt, wird er es verstehen. 26. Wer seinen Vater schlecht behandelt und seine Mutter wegschickt, ist ein Sohn, der Schande über die Familie bringt. 27. Mein Sohn, höre auf, Ratschläge anzunehmen, wenn du danach doch von klugen Lehren abweichst. 28. Ein nutzloser Zeuge macht sich über das Recht lustig, und der Mund der Gottlosen verschlingt gierig das Böse. 29. Für Spötter sind Strafen bereit, und es gibt Schläge für dumme Menschen.